vielen Jahren, was soll ich sagen? Es ist immer schön, hier zu euch zu kommen, nach Stuttgart, in diese großartige Halle. Still loving you, baby! Vor 20 Jahren hat sich die Welt vor unseren Augen verändert. Hier ist Wind of Change. My skin, so what is